the demon in Helmbeck mess of Kampir. Mir war's, als rief ihr mich eben. Er tut, als sehe er mich nicht. Er ist der Höchst, wenn er nicht spricht.Wollt mir verzeihn, kann ein Leben vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie ich, dann vergebt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und legt mich auf an, so innerlich. Wenn ihr mich schlagt,Weichelt sie mich und lächelt dabei heult sie mich. Muss ich verlieren, füttert sie mich. Und ich sie alle verlieben mich. Nur gestern, weil der Junker versunken, hab ich den Kampf nicht abgenommen. Was schmerzte mich? Gleich an, dass nachts einer volle Ritter stand und sagt mir und schrie.Hieb ich ihm den Buckelfall. Sie trieben da was Großes voran. Auch hat's unsere Liebe warum getan. Die Liede hat mir eben alles erklärt und zum Fest umen und Männer beschert. Ach Meister, sprech doch nur ein Wort. Wir sind die Leute, die Männer, das sind alles die Menschen, ja, die solltet ihr nicht auch die Wurst versuchen. Schön dann, mein Jung, behalt's für dich. Noch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putz dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Ihr müsst wieder frei. Hättest wohl gern eine Meisterin im Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, ob Zeit verbrannt. Es ist die Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, es gehen schon Reden hin und wieder. Im Eckmesser, denk ich, sehe dir noch wieder. Hab mir's auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön erriechst. So war ich noch nie, denn sonst noch nicht. Kann mir gar nicht mehr reißen der Mythen. Ein Mann, weiß ich nicht klar, ein Schuster in deinem Laden, zieh deines Wahres Fahren. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt er noch an zu rasen. Mann, ein Geschenk. Du musst es fliegen, regnen, die Tiefen, großen Fressen, die großes Band zu lösen. Gott weiß, wie das geschah. Come on. Thank you. hat gedürfter Mann, will ich die Regeln euch lehren, sollt ihr sie mir neu erklären. Seht ihr die Stinte, seht auf Papier, die Schweizer auf, die gebt mir. Ich vergänge richtig kaum, entzählt wie euren Worten Traum. Durch eure Macht an euch sie das verlorene Fall. So wär's nicht traum, doch dichter Wein sind Freunde bei. Steht er sich bei, wie falsch hat der Ried. Ihr stellt sie selbst und folgt ihr dann. Gedenkt des schönen Traums am Morgen. Fürs andere lasst Hans Sachs nur sorgen. Stollen, nun achtet wohl, dass ganz ein Gleicher ihm folgen soll. Warum ganz klein? Damit man seh, ihr wähltet euch gleich ein Feind zu ihm. Wann ist entrat? Schlosset mich im gleichen Tod, das macht den Meistern heim. Doch nimmt Hans Sachs die Lehr davon, im Lenzburg müsst es so sein. Nun stellt mir einen Abgesang. Was soll denn der? Ob euch gelang, ein rechtes Paar zu finden, das zeigt sich an den Kindern. Dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man's recht schlau und selbst nicht findet, das freut die Eltern an dem Kind. Und eurem Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Yeah.

trete dir's ein. Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Spiel wohl gar ein biblisches Lied. Der vierte wohl, der kam auf Fried. Und wenn? Wie noch? Ihr fragt? Was noch? Dass ihr mit aller Tigerzeit der erste aller Spitzbuben seid. Mag sein, doch hab ich noch nie entwarnt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht übles denkt, behalte das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott, kann mir nicht, ein Lied von Satz. Doch halt, dass kein neuer Staat mir erwachs. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb doch nur unverirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Lied. Und mach ich die Frau, wie es euch beliebt. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein Liebensatz, das will was bedeuten. Und sieh nur, wie es vergeht, wie's mit mir hergesteht. Es sieht ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das wahrhaftig sang, mit anderen Luft mit Schmerzen. Es macht mir der Brücke den Bann. Wie schaff ich mir nun zur Stelle ein neues Lied herzu? Ich war mit zerschlagener Geselle, wie sie dich heute dazu ruht. Werbung und ewige Liebe, und dass mir Gott beschied, muss ich nur gerade aufgeben, damit ein neues Lied. Ein Lied von euch, des bin ich gewiss, mit dem es sich geht hinderlich. Soll ich das heute haben, vergessen im Rahmen, sein Tristan aus Rhein und das geht weit. Und doch, wenn's nur eine Falle wäre. Noch gestern wart ihr mein Feind. Wie geht das nach so großem Schwer, wie es freundlich heut mit mir meint? Ich mach euch so in später Nacht, hat man mir so einen Feind bedacht. Sei ja recht gut, doch weil ich spürt, wo und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das schwör ich. Und gelob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Das will ich mir, ich bin geborgen. Jetzt braucht sich Bettmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freu ich fürs euch zu gewinnen. Und rat es euch in aller Güte. Tritt mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht dein. Was Ton und Weise betrifft, besteht, da tut mich keiner vor. Drum spielst du nur fein das Ohr und mit Messer, keiner besser, darauf macht euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, richtig das Maus. Mein Teurer, ich hab euch verkannt und den Abend mir von hinten. Ich verwirrt, ganz verwirrt. Die Silbe, die Reime, die Worte, die Verse. Ich verlieb ihr am Leib, ihr Umbringt und ich verhelle. Ah, die, ich muss vor, an einem Ort, an dich euch hin. Bei mir so mit, für eure Stimme. Auf eure Berge gleich, macht es zum Berg, der euch doch feige Kleide weiß. Für mich geht's hin, an das Reich. Märta, Märta, Märta, Hans, Hans, das Nürnberg, Schuss, kann ich blieben, mit uns.